Außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Ja, tatsächlich, es ist der letzte Montag im Monat. Schönen guten Abend und wie immer herzlich willkommen zu Radio Glasnost. SED-Chef Honecker wird ja nicht müde, den Friedenswillen der DDR zu preisen. Ist ja auch durchaus begrüßenswert. Ein paar seiner jugendlichen Anhänger haben es ihm nachgemacht, aber irgendwie müssen sie dabei etwas missverstanden haben. Ihr Engagement für den Frieden endete mit dem Rausschmiss aus der FDJ, Schulverweisen und anderen Unannehmlichkeiten. Auch ein paar Erwachsene haben ihr Fett abbekommen, wie man hört. Mit diesen und anderen Missverständnissen rund um die Karl von Ossietzky Oberschule befasst sich die heutige Glasnost-Sendung. Aber nicht nur mit dem sozialistischen Erziehungswesen stimmt es nicht so ganz. Auch die Umwelt bietet Anlass zur Besorgnis. Beim 5. Berliner Öko-Seminar kam da so einiges zur Sprache. Trotz Geheimhaltung von Umweltdaten sickert so einiges durch, nicht nur auf den Müllkippen in Bitterfeld, auf die wir heute auch noch zu sprechen kommen. Zwei Schwerpunktthemen erwarten euch also in den kommenden knapp 55 Minuten und zum Schluss gibt's natürlich wieder Tipps und Termine und Meldungen zum Kirchentag. Von unten am Mikrofon Ilona Marenbach. Unangenehm wurde es am vergangenen Freitag für 5 Mitglieder unabhängiger Basisgruppen. Sie wurden nämlich vorläufig festgenommen. Für Werner Fischer von der Initiative Frieden und Menschenrechte, Ulrike Poppe von der Gruppe Frauen für den Frieden sowie Wolfgang Wolf, Thomas Klein und Reinhard Schuld, Mitarbeiter des Friedenskreises der Evangelischen Kirchengemeinde Friedrichsfelde, war damit der Tag im Eimer. Werner Fischer wurde gar auf offener Straße angehalten und in ein Auto gezerrt. Werner Fischer war zusammen mit Bärbel Bohley nach den sogenannten Januar-Ereignissen um die Luxemburg-Liebknecht-Demo verhaftet worden. Ihnen wurden landesverräterische Beziehungen vorgeworfen. Beide wurden zur Ausreise in den Westen gedrängt. Darauf ließen sie sich aber erst ein, als man ihnen einen Reisepass sowie die Rückkehr in die DDR nach einem halben Jahr zusicherte. Im August war die Frist abgelaufen und Bohley wie Fischer kehrten zurück. Am Freitag nun konnte Fischer erneut Bekanntschaft mit den staatlichen Organen machen. Nach mehrstündigen Vernehmungen kamen aber alle 5 wieder frei. Einen Abend vorher schon hatte Bärbel Bohley unangemeldeten Besuch erhalten. Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes meinten, sie vor der Störung der öffentlichen Ordnung warnen zu müssen. So. Und warum nun das Ganze? Die Organe wollten verhindern, dass die fünf an einer Veranstaltung in der Zionsgemeinde teilnehmen. Dort sollte nämlich über die Ereignisse an der Karl-von-Ossietzky-Schule informiert werden. Und um welche Ereignisse es sich dabei handelt, das beschreibt der nun folgende Beitrag. Am 11. September nehmen die vier Schüler Benjamin Lindner, Schenja Paul Wiens, Alexandra Krohn und Philipp Lengsfeld an der Veranstaltung zum Internationalen Gedenktag für die Opfer des faschistischen Terrors und Kampftag gegen den Faschismus und imperialistischen Krieg mit zwei eigenen Transparenten teil. Die Aufschriften lauten »Gegen faschistische Tendenzen« und »Neonazis raus«. Die Sicherheitskräfte stellen die Personalien der Schüler fest. Es ergibt sich eine rege Diskussion zwischen den Schülern, den Ordnern und den Umstehenden. Am 12. September bringen die Schüler Schenja Paul Wiens und Benjamin Lindner einen Artikel über die Ereignisse in Polen an der Speakers Corner in der Schule an. Darin beschäftigen sich die beiden Schüler mit den Streiks in den polnischen Kohlegruben und auf der Danziger Leninwerft im August dieses Jahres. Sie kommen zu dem Schluss, dass die von der polnischen Regierung getroffenen Sofortmaßnahmen, das neue Wirtschaftsprogramm und die Beteiligung der Arbeiteropposition an Gesprächen als positive Konsequenzen der Streiks angesehen werden sollten, die auf wirtschaftliche Gesundung und damit auf menschenwürdigere soziale Bedingungen hoffen lassen. Wörtlich heißt es in dem Artikel, wir meinen, dass eine Machtbeteiligung der Solidarność und anderer oppositioneller Kräfte unerlässlich ist, damit diese Reformen nicht, wie so oft in der 40-jährigen Geschichte der Volksrepublik Polen, im Sande verlaufen. Die sachliche Grundhaltung des Artikels, verstärkt durch zahlreiche ADN-Zitate, wird von vielen Schülern gut aufgenommen. In den darauffolgenden Pausendiskussionen äußern zwei Schüler, dass die Polen faul seien und zum Arbeiten angetrieben werden müssten. Äußerungen, die trotz ihres Chauvinismus keine Beachtung bei der Grundorganisationsleitung der FDJ und der Schulleitung finden. Der Schüler Kai Feller heftet wenige Tage später einen in Eigeninitiative gefertigten polemisierenden Artikel an die Speakers Corner, in dem er die Notwendigkeit der Militärparade am 7. Oktober in Frage stellt. Die Erklärung hat folgenden Wortlaut. In wenigen Wochen ist es soweit. Auf den Straßen Berlins werden riesige Geschosse aufgefahren, todbringende Waffen zur Schau gestellt. Die Panzer rollen in einer Zeit über die Straßen, da gerade vertrauensbildende Maßnahmen eine gemeinsame Sicherheit schaffen sollen. In einer solchen Zeit ist das öffentliche Vorführen militärischer Stärke, das laute Bekunden der Abschreckung schädlich für die politische Schönwetterphase, die vielleicht historisch sein könnte. Es passt auch nicht in die Friedenspolitik der DDR. Dem internationalen Ansehen der DDR sowie dem gesamten Friedensprozess würde ein Verzicht auf die Militärparade am 7. Oktober guttun. Die Schüler werden im Anhang aufgefordert, ihre Meinung zu äußern. Im Ergebnis einer mehrtägigen Diskussion, die durch den Artikel ausgelöst wurde, fertigt er, wieder ohne Absprache mit anderen, einen Nachdruck des Artikels an und reicht ihn als Unterschriftenliste herum. Als Kai bereits 37 Unterschriften gesammelt hat, ohne den Direktor Herrn Fauner zu informieren, bringt dieser seine Missbilligung über die durch den Schüler gewählte Form zum Ausdruck. Herr Fauner bietet jedoch an, er würde sich für eine Anfrage an das zuständige Ministerium einsetzen. Voraussetzung sei jedoch die Aushändigung der Liste. Kai übergibt die Liste. Mit Eltern der Schüler, die den von Kai Feller angefertigten Text unterschrieben haben, werden Termine für Gespräche vereinbart. Am 21. September bringen Schenja Paul Wiens, Benjamin Lindner, Alexander Krohn, Philipp Lengsfeld und Wolfram Richter unter der Überschrift »Ein Gedicht, das uns sehr beeindruckt und zum Nachdenken angeregt hat« ein Gedicht an der Speakers Corner an, das sie als waffenverherrlichend empfinden. Du, meine, ich denk noch an einst, an sonnigen Tagen, hab stolz ich dich übern Bach getragen. Dein Können hast du mir gezeigt, hab willig mich zu dir geneigt, die Stärken sind mir gut bekannt, oft zucktest du in meine Hand. Und ich werd in deine Kammer gehen, werd in reinster Pracht dich sehen, ich streif mit dir zur Mondesnacht, dein Anblick mich ganz sicher macht. Ich weiß warum und kenn dein Wie. Du, Kalaschnikow, MP. Das Gedicht war der Zeitung Volksarmee entnommen. Am 21. September finden in den 12. Klassen die Wahlversammlungen der FDJ statt. Es wird heftig diskutiert. In der Klasse 12.1 werden Benjamin Lindner und Wolfram Richter erneut in die FDJ-Leitung der Klasse gewählt. Auf dieser Wahlversammlung sind auch ein Vertreter der FDJ-Kreisleitung und der Direktor Herr Vorner anwesend. Am 22. September, noch bevor alle Elterngespräche durchgeführt sind, werden die Schüler Kai Feller, Katja Ihle, Philipp Lengsfeld, Schenja Paul Wiens und Benjamin Lindner in dieser Reihenfolge aus dem Unterricht geholt. An den nun folgenden Befragungen im Sekretariat nehmen der Direktor, die jeweiligen Klassenleiter, zwei Vertreter der GOL, Thomas Hammer, Thomas Tanneberger, die Parteisekretärin Frau Eulitz und drei weitere Personen teil, die den Schülern nicht vorgestellt werden. Zwei der den Schülern unbekannten Personen protokollieren. Am nächsten Tag werden auf gleiche Weise Alexander Krohn und Wolfram Richter befragt. Die Befragung wird nach Aussage aller Schüler in einer scharfen Form durchgeführt. Sie dürfen nicht aussprechen, haben das Gefühl, provoziert zu werden. Es wird von ihnen verlangt, dass sie sich von den von ihnen geäußerten Meinungen in Zukunft distanzieren. Sie werden auf die Aufnahmebedingungen für die EOS verwiesen. Am 26. September wird Benjamin Lindner für 2 Tage beurlaubt, damit die, Zitat, Lage sich beruhigt und die Schulleitung sich über weitere Maßnahmen klar werden kann. Herr Vorner spricht in Benjamins Klasse davon, dass Benjamin eine Mängelphilosophie vertrete und eine nicht negative Lösung für Benjamin nicht mehr denkbar sei. Es gebe kein Problem Unterschriftensammlung mehr, sondern nur noch ein Problem Benjamin. Die einzige Möglichkeit, die Benjamin hätte, wäre, alles zurückzunehmen. Die Schüler Katja, Philipp, Alexander, Schenja, Paul, Georgia und Kai schreiben einen Brief an den Direktor, in dem sie mitteilen, dass sie das Gefühl haben, dass Benjamin für Meinungen bestraft werden soll, die sie mitgetragen haben, über die sie weiter diskutieren wollen und für die sie mit Benjamin gemeinsam die Konsequenzen tragen wollen. Am 27. September wird der Brief dem Direktor übergeben. Auf einer der Sitzungen der GOL, die inzwischen in kurzen Abständen und auch während des Unterrichts tagt, wird vom Direktor der Brief verlesen. Es wird über Relegierung und FDJ-Ausschluss gesprochen. Der FDJ-Ausschluss wird von der GOL für Benjamin, Katja, Philipp und Kai empfohlen. Am 28. September wird das für diesen Tag angesetzte Polenforum abgesetzt. Den 7 Schülern wird mitgeteilt, dass die für den 29. September angekündigten Aussprachen mit der GOL nicht stattfinden werden. Stattdessen werden außerordentliche FDJ-Mitgliederversammlungen für die Klassen Kais, Katjas, Philipps und Benjamins von der GOL festgelegt. Auf den am 29. September nacheinander stattfindenden Mitgliederversammlungen werden Ausschlussverfahren aus der FDJ durchgeführt. An den Versammlungen nehmen ein Vertreter der Kreisleitung der FDJ, des Patenbetriebes, des Elternaktivs, 2 Vertreter der GOL, der jeweilige Klassenleiter, der Direktor Herr Vorner, die Parteisekretärin Frau Eulitz und Frau Nestler als Gäste teil. Philipp, Kai und Katja werden auf ihren jeweiligen FDJ-Versammlungen aus der FDJ ausgeschlossen. In Benjamins Klasse, auf die ebenfalls massiver Druck ausgeübt wird, kann der FDJ-Ausschluss nicht durchgeführt werden, da die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht wird. Mehrere der gegen den Ausschluss stimmenden Schüler brechen in Tränen aus. Der Vertreter der Kreisleitung der FDJ spricht von antisozialistischer Plattformbildung im Blauhemd. Man bemühe sich, um jeden zu kämpfen, zum Beispiel um Grabschänder, Skinheads und andere, aber in diesem Fall müsste die Trennung von eindeutig staatsfeindlichen Schülern erfolgen. In keiner der Klassen können die von den Ausschlussverfahren betroffenen Schüler ausführlich Stellung nehmen. Ihre Einwände werden abgetan. Am 30. September findet in der Aula der Schule eine außerordentliche Schulversammlung statt. Die Schüler müssen einzeln vortreten. Philipp, Kai, Katja und Benjamin wird nacheinander mitgeteilt, dass gegen sie ein Relegierungsverfahren eingeleitet wurde. Die Schüler werden beurlaubt und müssen den Raum verlassen. Philipp geht schweigend, ebenso Benjamin. Kai bittet ums Wort, soll aber nicht reden. Er sagt trotzdem, dass er alles als sehr ungerecht empfindet. Dann wird er von 2 Schülern aus dem Raum gebracht. Danach muss Katja Ihle gehen. Jemand meldet sich und sagt, dass er mit dem Ausschluss aus der FDJ keinen Schulausschluss gewollt habe. Diese Erklärung bekräftigen viele Schüler durch Beifall. Zahlreiche Mitschüler der Betroffenen weinen. Alexander Krohn muss vortreten. Ihm wird ein Verweis erteilt. Er sagt, dass er sich für diese Schule schämt. Wenn er sich für diese Schule schäme, sagt der Direktor Herr Fauner, könne er auch gehen. Auch Alexander geht. Schenja Paul wird die Erteilung eines Verweises und die Umschulung mitgeteilt. Auch er geht. I know the power of words. I know the toxin of words. They're not nerves that make the inner box as a plot. What's like that makes coffins break out? Make them race with the fallen legs. It happened, they're thrown out. Not printed, not published. But the word colors inside a ghost died. Get it read through the ages and trades get nearer to late. Power traced all hardened hands. I know the power of words. I know the toxin of words. They're not nerves that makes the inner box there's a plot. Thoughts like that make coffins break out. Make them base with the fallen planks. It happened, they're thrown out. Not printed, not published. But the word colors in Sailor Ghost Eyes can enrich to the ages. A transcript nearer to late. Power trace got hardened head. Die DDR-Gruppe Snow in April mit Power of the Words. Die Macht der Worte stieß im Fall Osjetski-Oberschule in Pankow, ist sie übrigens, an die herrschende Macht und die scheint allemal stärker zu sein. Der erste Beitrag dazu endete in der Aula der Schule. Dort verwies man die Schüler des Saales, eine Gelegenheit zur Stellungnahme gab man ihnen nicht. Obwohl doch gerade Margot Honecker öffentlich äußerte, dass Anpasser und Duckmäuser in den Schulen nichts zu suchen hätten, gefragt seien selbstständig mitwirkende Schüler. In der altehrwürdigen, erweiterten Oberschule, die von vielen Sprösslingen der Parteifunktionäre besucht wird, unter anderem ja auch von dem Sohn Egon Krenz, herrschen andere Regeln. Im Folgenden reden wir mal nicht über die Schüler, sondern lassen sie selbst zu Wort kommen. Sie haben nämlich eine Erklärung verfasst. Erklärung. Wir werden beschuldigt, wir hätten uns antisozialistisch verhalten. Uns wird vorgeworfen, wir hätten gegen die sozialistische Gesetzlichkeit verstoßen. Es wird uns unterstellt, wir hätten uns organisiert. Wir wollten politisch labilen Schülern unsere Meinung aufzwingen, um so eine pazifistische Plattform zu errichten. Diese Diffamierungen verletzen und empören uns sehr. Die gegen uns beantragten bzw. verhängten Schulstrafen und den Ausschluss einiger von uns aus der freien deutschen Jugend empfinden wir als großes Unrecht. Die gegen uns erhobenen Vorwürfe veranlassen uns, noch einmal die Gemeinsamkeiten unserer politischen Überzeugung und damit auch unsere Grundhaltung zu unserem Staat darzulegen. Wir wollen in der DDR leben und lernen. Wir wollen schöpferisch an der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft mitwirken. Wir wollen offen unsere Meinung äußern und sie öffentlich diskutieren. Die politischen Ereignisse auf der ganzen Welt interessieren und beschäftigen uns sehr. Wir stehen zur Friedenspolitik der DDR. Mit unserer antifaschistischen Grundhaltung treten wir gegen neofaschistische Tendenzen unter Jugendlichen auf. Wir alle wurden mit solchen Erscheinungen konfrontiert. Einige von uns wurden von faschistischen Skins angegriffen und beschimpft. Wir werden uns immer und überall gegen solche Erscheinungen wehren. Unterschrieben von Kai Feller, Benjamin Lindner, Katja Ihle, Alexander Krohn, Shania Paul-Wiens, Philipp Lengsfeld. Soweit die Erklärung der Schüler. Die Eltern der Schüler versuchten zunächst über Eingaben und Beziehungen gegen die unverhältnismäßigen Maßnahmen zu protestieren. Aber Briefe und Eingaben an das ZK, an Egon Krenz, den Rechtsausschuss der Volkskammer, an Hermlin, die Weltbühne und andere Autoritäten erwiesen sich als vergeblich. Hermlin beispielsweise versprach, demnächst an Staatschef Honecker zu schreiben. Ob er das nun getan hat, wissen wir auch nicht. Am 11. Oktober nutzte der Bezirksschulrat einen Gesprächstermin mit den Eltern Katjas, um ihre Relegierung bekannt zu geben. Am 14. Oktober wurde die Relegierung von Kai, Philipp und Benjamin bekannt. Damit sind die Zukunftschancen der Schüler gleich null. Auch die letzte Ausgabe der Umweltblätter befasste sich mit diesem Fall. Aber gerade dieser Beitrag kam nicht in Umlauf, weil mal wieder die Staatsorgane aktiv wurden. Und so erschienen die Umweltblätter eben ohne die letzten vier Seiten. Auf diesen letzten Seiten wäre eine Chronologie der Ereignisse sowie eine öffentliche Erklärung der Umweltbibliothek zu lesen gewesen. In dieser Erklärung heißt es unter anderem: Wir protestieren gegen ein Schulsystem, das selbstständiges Denken und eigenverantwortliches Handeln zu unterdrücken versucht und stattdessen reflexionsloses Lernen vorgegebener Lehrsätze prämiert. Wir fordern ein Ende des Systems der organisierten Verantwortungslosigkeit auch im Erziehungswesen. Es müssen Garantien für ein Erziehungswesen geschaffen werden, das der Erneuerungsfähigkeit der Gesellschaft nicht im Wege steht, sondern die Fähigkeit junger Menschen zum Nutzen der Gesellschaft fördert. Lehrer müssen verantwortliche Pädagogen sein, keine willfährigen Werkzeuge der Regierung. Deshalb fordern wir zunächst die sofortige Wiederaufnahme der vier Schüler in die Pankower Karl-von-Ossietzky-Schule und die Zurücknahme der anderen Strafmaßen. Soweit die Erklärung. Wir haben noch eine Stimme zu diesen Vorfällen, ein Kommentar einer DDR-Bürgerin. Wenn eine Schule, die den Namen eines der bedeutendsten Humanisten unseres Jahrhunderts trägt, Schüler rausschmeißt, weil sie für eine Welt ohne Waffen und ohne Faschismus eintreten, wenn sich dieser Rausschmiss in Formen vollzieht, die an die Entfernung jüdischer Schüler aus den Schulen des Dritten Reichs erinnert, wenn dieser Rausschmiss dann mit Lüge und Gesetzbruch endgültig gemacht wird, ist es höchste Zeit für Veränderungen. Unsere Schulen brauchen keine neuen Tapeten, sie sind dringend umbaubedürftig. Sie brauchen Lehrer, die ihre Schüler zum kritischen, selbstständigen Denken und dem Vertreten einer eigenen Meinung ermuntern. Sie brauchen einen Lehrplan, der die ungehemmte Kreativität der Kinder anregt, und sie brauchen einen Minister, der diese Entwicklung verständnisvoll fördert. Dies ist eine Frage des Überlebens, denn nur ungebrochene, unangepasste, sich ihres Wertes und ihrer Kraft bewusste Menschen sind in der Lage, die Probleme unserer Zeit wie Umweltsterben, Todrüstung, Neostalinismus und Neofaschismus zu meistern. Die demokratische Umgestaltung unseres Landes muss einen ihrer Hauptschwerpunkte in der Umgestaltung des Bildungswesens haben. Deshalb ist es für die Basisbewegung höchste Zeit, eigene Bildungskonzepte zu entwickeln und zu diskutieren, wie es ihre Aufgabe wäre, Keimzellen eigener Bildungseinrichtungen ins Leben zu rufen. Alten Frauen, die mich streicheln, die falschen Freunde, die mir schmeicheln, die scharf sind auf die scharfen Sachen und selber in die Hosen machen. In dieser durchgerissenen Stadt, die hab ich satt. In dieser durchgerissenen Stadt, die hab ich satt. Und sagt mir mal, wozu ist gut. Die ganze Bürokratenbrut, sie wälzt mit Eifer und Geschick dem Volke über das Genick. Der Weltgeschichte großes Rad, die hab ich satt. Geschichte, großes Rad, die hab ich satt. Was haben wir denn an denen verloren? An diesen deutschen Professoren, die wirklich manches besser wüssten, wenn sie nicht täglich fressen müssten. Beamte, feige, fett und platt, die hab ich satt. Die Lehrer, die Rekrutenschinder, sie brechen schon das Kreuz der Kinder, sie pressen unter allen Fahnen die idealen Untertanen. Gehorsam, fleißig, geistig, matt, satt. Gehorsam, fleißig, geistig, matt, die hab ich satt. Die Dichter mit der feuchten Hand dichten zugrund das Vaterland. Das Ungereimte reimen sie, die Wahrheitssucher leimen sie. Dies Pack ist käuflich und allglatt, die hab ich satt. Dies Pack ist käuflich und allglatt, die hab ich satt. Der legendäre kleine Mann, immer litt und nie gewann, der sich gewöhnt an jeden Dreck, kriegt er nur seinen Schweinespeck und träumt im Bett vom Attentat, den hab ich satt. Und träumt im Bett vom Attentat, den hab ich satt. Überhaupt ist ja zum Schreien. Gehorsam, fleißig, geistig, matt, die habe ich satt. Wolf Biermann. Wir wechseln zu unserem nächsten Schwerpunkt, Umwelt. Das diesjährige Berliner Ökologieseminar war nun schon das fünfte und stand unter dem Thema Die Zivilisation, der Müll und die Zukunft. Angefangen hatte diese Reihe 1984 mit einem Seminar, das der damalige Ökokreis Berlin-Friedrichsfelde in der dortigen Gemeinde zum Thema Stadtökologie organisierte. 1985 wurde die Umweltproblematik am gleichen Ort umfassend analysiert. Und ein Jahr später stand in den Räumen der Umweltbibliothek die Kernenergienutzung angesichts der Tschernobyl-Katastrophe im Mittelpunkt. Seit 1987, als die Novemberereignisse im Zusammenhang mit der Umweltbibliothek die Verlegung des Seminars in die Elisabethgemeinde erforderten, findet diese traditionelle Großveranstaltung der DDR-Umweltgruppen in den Räumen dieses Gemeindehauses statt. Als Vorspann lief Donnerstagabend das Video Farm der Tiere, eine Zeichentrickversion von Orwells berühmten und bisher in der DDR noch immer nicht erschienenen Roman. Was dort weiter stattfand, wird nun im folgenden Bericht erläutert. Am Freitag begann das eigentliche Programm, welches ein aus Mitgliedern des Netzwerkes Arche, Region Berlin-Brandenburg, der Umweltbibliothek und Einzelengagierten bestehender Vorbereitungskreis seit März organisiert hatte. Nach einem Vortrag über natürliche Kreisläufe, der sich an das Buch Unsere Umwelt und Wir von Frank Klötzli anlehnte und neben dem Kohlenstoff-, dem Wasser-, dem Luft- und dem Sauerstoffkreislauf auch Nahrungsketten in der Natur behandelte, wurde die Formaldehyd-Problematik in einem weiteren Beitrag umfassend dargestellt. Es kam zum Ausdruck, dass die DDR zwar niedrige Grenzwerte festgelegt hat, die Anwendung und Kontrolle aber meistens nicht erfolgt und eine öffentliche Diskussion nicht erwünscht ist. Am Nachmittag wurden von einem Delegierten der 2. Ökumenischen Versammlung der Kirchen, die Anfang Oktober in Magdeburg stattgefunden hatte, die dort verabschiedeten Papiere vorgestellt. Ein Grundgedanke des von der Arbeitsgruppe Ökonomie, Ökologie verabschiedeten Papiers war, dass die DDR nach der wissenschaftlich-technischen Revolution nun auch dabei ist, die ökologische Revolution zu verschlafen. Ganz einfach auch deshalb, weil Umweltschutz nicht kurzfristige ökonomische Vorteile bringt. Anschließend sprachen Vertreter verschiedener Umweltgruppen über ihre Arbeit, unter anderem auch ein Mitglied des Jugendzentrums für Ökologie in der Lettischen Staatsuniversität Riga. Er berichtete über die breite Volksbewegung für mehr nationale Selbstbestimmung, den Kampf gegen die Erweiterung des benachbarten Kernkraftwerkes in Litauen und die Verschmutzung der meisten Flüsse wegen fast völlig fehlender Klärwerke in dieser Sowjetrepublik. Nach dem vegetarischen Abendessen, das übrigens wie das Mittagessen am Sonntag nach indischen Rezepten von den Mitgliedern einer der Krishna-Bewegung nahestehenden Gruppe zubereitet wurde, spielte die Laiengruppe Hoftheater Prenzlauer Berg das avantgardistische Stück Die Wächter von Peter Dehler. Nach dem Spiel diskutierten die Darsteller im Kreis mit den Seminarteilnehmern über das Stück und die Art der Aufführung, wobei das Gespräch reges Interesse fand. Am Sonnabend waren dann ca. 100 Teilnehmer erschienen, weniger als erwartet, aber vielleicht sind nicht alle Einladungen angekommen. Der Vormittag war mit den Themen Sondermüllverbrennungsanlage Schöneiche, Sondermülldeponierung, Dioxinprobleme und Müllexport in die DDR ausgefüllt. Dabei stand die Anlage Schöneiche bei Zossen im Mittelpunkt, da sie kurz vor der Inbetriebnahme steht und vor allem hinsichtlich der Rauchgasreinigung nicht nach den in Westberlin gültigen Umweltschutznormen von der Schweizer Firma Umwelttechnik W+E gebaut wurde, obwohl Sondermüll aus Westberlin dort verbrannt werden wird. Die in der Nähe befindliche Deponie besitzt keine richtige Basisabdichtung und die Tonne Sondermüll wird zudem für westliche Verhältnisse Spottpreis von 41,72 Mark an die DDR verkauft bzw. von ihr aufgekauft. Außer Schöneiche und Vorkätzin im Berliner Raum wurde Europas größte Sondermülldeponie Schönberg in Grenznähe bei Lübeck angesprochen, wohin neben anderen westeuropäischen Ländern die BRD mit 1 Million Tonnen pro Jahr ca. ein Fünftel ihres Sondermüllaufkommens exportiert. In diesem Zusammenhang wies Frau Caritas Hensel, Abfallbeauftragte der Grünen, in ihrem Grußwort am Nachmittag auf die Gewinnspanne hin, die bundesdeutsche Unternehmer bei einem Preis von ca. 40 D-Mark für die Tonne Klärschlamm in der DDR und ca. 170 D-Mark am Anfallort ausnutzen. Nach dem Mittagessen erntete ein Film über die Umweltsituation im Raum Bitterfeld großen Beifall. Die anschließenden Worte eines Betroffenen aus der Region stimmten uns nachdenklich, machten aber auch Mut, für die Bewahrung der Schöpfung einzutreten. Darauf folgte der Vortrag eines speziell mit der Hausmüllproblematik beschäftigten Wissenschaftlers aus einem Dresdner Institut, der auch auf den ständig steigenden Brotwarenanteil im Hausmüll aus DDR-Städten, Spitzenwerte im Berliner Neubaustadtbezirk Marzahn 8-10%, hinwies. Bei den folgenden Arbeitseinsätzen konnten Pflanzen für die Fassadenbegrünung auf dem Elisabethfriedhof gewonnen werden. Außerdem fand eine Pflanzaktion bei der Zionsgemeinde statt. Nach der Kaffeepause berichtete ein Mitarbeiter des christlichen Umweltseminars Rötha über das katastrophale Ausmaß der Umweltzerstörung im Raum Espenhain. Er erzählte von einem Eingabengespräch, wo Staatsvertreter eingestanden hätten, dass das, was die DDR für den Umweltschutz gegenwärtig unternimmt, bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gehen und mehr nicht drin sein würde. Zum Abschluss gab es einen Beitrag über ökologische Recyclingwirtschaft und die Vorstellung des alternativen Projektes Müllhof in Bremen von einem der Mitarbeiter. Nach dem Abendessen waren Volkstanz für alle zum Mitmachen und Diskussionsmöglichkeiten mit den vielen Gästen aus dem In- und Ausland im Angebot. So waren an diesem Abend die Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche West-Berlin, ein japanischer Freund des Umweltnetzwerkes Friends of the Earth, ein Umweltschützer aus Belgien und eine Vertreterin des polnischen ökologischen Clubs anwesend. Der Sonntag begann mit einem Umweltgottesdienst in der Zion-Gemeinde. Anschließend begann das Plenum als letzte Veranstaltung des Ökologieseminars. Zur Debatte standen Forderungen der Teilnehmer, die wichtigsten Probleme der Umweltzerstörung, die auf dem Seminar behandelt wurden, in Form von Eingaben bei den zuständigen Stellen anzumahnen. Von einigen Arbeitsgruppen waren zuvor schon Texte vorbereitet worden, über die diskutiert wurde. Im Endeffekt einigten wir uns auf drei Einzeleingaben zum Problem Geheimhaltung von Umweltdaten, Sondermüllverbrennung Schöneiche und geplante Deponie für importierten Müll bei Osterburg, einschließlich der Frage nach der Notwendigkeit von Müllimporten für die Wiesen. Die Teilnehmer konnten danach die fertigen Eingaben unterschreiben und hatten noch einmal die Möglichkeit, ihre Meinung zum Seminar zu äußern und über Probleme ihrer Gruppenarbeit zu sprechen. Genau, Volkstanz für alle. Soweit der Bericht. Die Eingaben gegen die Sondermüllverbrennungsanlage Schöneiche sollten übrigens geschickt werden an erstens das Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft und zweitens VEB Deponie Potsdam, Tschudistraße 1502 Potsdam, Neufahrland. Und zur Erinnerung, gefordert wird Einbau einer Rauchgaswäsche mit Eindampfung statt der ungenügenden Trockenreinigung. Die ständige Einhaltung der Verbrennungstemperatur von 1200 Grad, da darunter die Gefahr der Emission von Dioxinen besteht. Und die Ablagerung der Filterrückstände in einem stillgelegten Bergwerk statt auf der nicht basisabgedichteten Deponie. Am 6. November übrigens findet in Zossen ein Umweltgottesdienst statt, in dem die Bedrohung der Müllverbrennungsanlage Schöneiche für die Schöpfung zur Sprache kommt. Auf dem Ökoseminar in Berlin wurde unter anderem auch eine Erklärung zur Geheimhaltung von Umweltdaten verabschiedet. Die Aufnahmen sind nicht so besonders gut, eigentlich technisch sehr schlecht, aber trotzdem, da muss man durch. Wie die Unterzeichner dieser Eingabe sind Teilnehmer des 5. Berliner Ökologie-Seminars, welches vom 20. bis 23.10.88 in den Räumen der Elisabeth-Gemeinde stattfand und unter dem Thema Zivilisation der Müll in unserer Zukunft stand. Bei diesem Seminar wurde versucht, die Probleme von allen im Abbruch durch die menschliche Zivilisation entstehen, die DDR offen und ehrlich diskutieren. Im Gespräch auch mit Fachleuten aus dem In- und Ausland kam immer wieder zum Ausdruck, wie sehr unsere Bürger auf umfassende Umweltinformationen angewiesen sind, um ein Umweltbewusstsein zu entwickeln, das der gegenwärtig immer schneller voranschreitenden Umweltverschmutzung entgegenwirkt. Deshalb können wir nicht verstehen, dass einerseits die Menschen in unserem Land zum umweltfreundlichen Verhalten im Haushalt, am Arbeitsplatz aufgerufen werden, andererseits Umweltdaten und die notwendige fachkundige Interpretation vereinigt bzw. beschönigt wird. Wir wollen wissen, was eben drin was ist, dass wir unsere Kinder trinken müssen. Wir wollen auch wissen, wie die Luft verunreinigt ist, die wir einatmen. Und wir wollen mit diesem Wissen als mündige Bürger mit Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen. Nur durch uneingeschränkte Offenheit gegenüber unseren Bürgern lassen sich das durch die Verfassung gewährte Recht und die Pflicht zur Entwicklung in unserem Land gewährleisten. Die Umweltsituation geht denen an, die der Fluss zur Sache der Fachleute und schon gar nicht Verschlusssache sein. Deshalb fordern wir die sofortige Aufhebung des Ministerratsbeschlusses 67-1 von 1982 zur Anordnung zur Gewinnung oder Bearbeitung von Informationen über den Zustand der natürlichen Umwelt in der DDR. Die Anordnung Nummer 2 zur Gewinnung oder Bearbeitung und zum Schutz von Informationen über den Zustand der natürlichen Umwelt in der DDR vom 27.02.1984. Und der zentralen Nomenklatur vom 27.02.1984 zur Anordnung vom 16.11.1982. Dann die Unterzeichner und Verteiler, Ministerrat und Durchschlag an die Köpfe in Berlin-Brandenburgischen Botschaft. Ja, ich hoffe, ihr habt das eine oder andere Wort noch verstehen können. In Florenz tagten am Wochenende Vertreter grüner Parteien Europas zum Thema Umwelt. Die eben gehörte Erklärung wurde dort vorgetragen und verabschiedet. Da heißt es, wir, die Teilnehmer dieses Meetings, unterstützen die Resolution des 5. Ökologieseminars in Berlin, Hauptstadt der DDR, gegen die Geheimhaltung von Umweltdaten. Nach unserer Meinung ist es ein grundlegendes Menschenrecht, dass Umweltdaten der Öffentlichkeit zugänglich sind. Wir fordern die Regierung der DDR auf, die Geheimhaltungspflicht der Umweltdaten sofort zurückzunehmen. Unterschrieben wurde das Ganze von 103 Teilnehmern, davon 31 internationale Organisationen und Verbände, unter anderem aus Polen und Ungarn. Ja, das sind nicht die Toten Hosen, sondern es ist die Gruppe Feeling B. Und wenn ich recht orientiert bin, dann kommen sie vom Prenzlauer Berg. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Umwelt. Das Umweltnetzwerk Arche hat ein Video erstellt, einen Film über Bitterfeld. Genau über die Umweltzerstörung rund ums Industriegebiet Bitterfeld. Dieser Film wurde ebenfalls auf dem Öko-Seminar gezeigt und im Anschluss daran äußerten sich Besucher und Besucherinnen zum Film. Wenn ich diesen Film sehe, dann kommt bei mir eine ganz große Betroffenheit hoch und eine Angst. Und mir ist so, als ob es um mich herum brodelt und das Kaputte und Zerstörte, was sich um mich herum befindet, wird mir ganz bewusst. Und eine ohnmächtige Wut kommt in mir hoch und eine Aggression. Aber zum anderen habe ich auch einfach die Hoffnung, dass in diesem Film endlich die Wahrheit gesagt wurde, dass mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit getreten wird, dass da etwas beginnt, wo sich auch der Staat nicht mehr entziehen kann, dass das, was bewirkt, dass nicht in dieser, also erstmal in dieser Betroffenheit und Kaputtheit, die ich empfinde, die mir fast den Atem nimmt, dass ich selber auch da nicht stehen bleiben muss, sondern dass das Ganze auch ein Anfang sein kann oder eine Hoffnung. Und das, also diese Hoffnung ist das einzig Mögliche für mich, damit umzugehen. So, ich bin der Jörg aus Friedersdorf bei Bitterfeld. Wir haben uns gerade das Video, das Originalvideo von Bitteres aus Bitterfeld angeschaut. Und ich muss nur dazu sagen, dass die Betroffenheit, die das Video erzeugt, eigentlich noch gar nicht das übermittelt, was in Bitterfeld wirklich passiert, in Bitterfeld und Umgebung. Es ist stellenweise noch wesentlich schlimmer, als das im Video übermittelt wird. Wenn man durch Bitterfeld geht und die Menschen beobachtet, viele Leute machen die Augen zu, die sehen gar nicht mehr, was drumherum passiert. Sie sind vollkommen taub, abgeschaltet, sie hören nichts, sie sehen nichts oder sie wollen nichts sehen. Sie nehmen die reale Verschmutzung, die dort stattfindet, und die Umweltschäden, die vorhanden sind, gar nicht mehr zur Kenntnis. Erste Eindrücke von Bitteres aus Bitterfeld, das Video des Netzwerks Arche. Auch das Fernsehen der DDR nahm sich des Themas Bitterfeld an, gleich zweimal. Ein Film sollte wohl dem schlechten Ruf des Industriegebietes auf den Grund gehen, der andere war für die Sendung English for You. Was dabei herauskam, erzählt eine Teilnehmerin beim Öko-Seminar. Der nicht gerade zur besten Sendezeit gesetzte Beitrag Tippeltipps aus Bitterfeld konnte diesmal die höchsten Einschaltquoten verzeichnen. Die mit viel Aufwand getriebenen Dreharbeiten in und um Bitterfeld fanden viel Beachtung. Wurde dort vom Rat des Kreises und anderen Umweltschutzorganisationen tüchtig die Werbetrommel gerührt. Doch die Enttäuschung war die Ausbeute. Nicht wenige großflächige Schwenks über die Stadt und die Tagebauflächen sollten Bitterfeld charakterisieren. Kein Baum, kein Haus von nahen. Man hat Bitterfeld gerade noch an den Schornsteinen erkennen können. Auch war es Glück auf Seiten der Autoren, dass es noch kein Geruchsfernsehen gab. Erst als man einige Kilometer, ca. 20 Kilometer von Bitterfeld weg war, konnte man Töne von wunderbarer Natur und ähnlichen Begriffen hören. Hätte die Kamera in Alsjetznitz nur wenige Kilometer nach links oder nach rechts geschwenkt, so wäre eventuell sterbende Bäume und eine verlottete Viehanlage zu sehen gewesen. Aber jeder, der Bitterfeld kennt, wird mit mir übereinstimmend sagen, wie einst ein Lehrer zu einem Aufsatz. Thema verfehlt. Setzen. Note 5. Der Film konnte keinesfalls dem Ausspruch der Sprecherin im Vorspann gerecht werden, der da lautet: Bitterfeld ist lange nicht so schlecht wie sein Ruf. Nein, wir Bitterfelder wissen es besser. Er ist viel, viel schlechter. Hoffentlich erspart man uns eine Frau Katja Epstein aus der DRD, die zurzeit in vielen Bezirken der DDR unterwegs ist, um uns Unwissende und Ahnungslosen Heimat, Geschichte und Naturschönheiten der DDR zu erklären. Die Peinlichkeit Bitterfeld sollte man ihr schon aus den gesundheitlichen Gründen ersparen. Es wäre schade um diese hervorragende, progressive Stimme. Information und Richtigstellung. Wir können erregte Gemüter in Bitterfeld, besonders die Bürger, die im Gebiet Sommerstraße und Ackerstraße wohnen, beruhigen. Es wird kein Teil 2 des Filmes Bitteres aus Bitterfeld gedreht. Das Fernsehen der DDR hatte für eine Fernsehfilmszene eine bestimmte Art von Straßen und Häusern gesucht. Großgeschwärzte Häuser, völlig verwahrlostes Aussehen waren die Grundbedingung für das Szenario. Dies alles wurde hier in Bitterfeld gefunden. Hier konnte mit dem geringsten Kostenaufwand sofort optimal gedreht werden. Der am 7. Oktober 1988 gedrehte Film ist Bestandteil der Serie English for You. Die Sequenz wird unter dem Titel In den Elendsvierteln von London im Fernsehen der DDR zu sehen sein. Bei der Information berufen wir uns auf ein Gespräch mit den Mitgliedern des Drehstabes. Ich häng mich da nicht mehr rein. Eure Tränen sind mir zu hoch geschraubt. Ich lass euch allein. Wieder habt ihr die Natürlichkeit begraben. Aufgesetzt als Traurigkeit. Aufgesetzt als Traurigkeit. Sind wir das? Sind wir das wirklich? Sind wir das? Macht uns das Spaß? Sind wir das? Sind wir das wirklich? Sind wir das? Gibt uns das Kraft? Ja, die Zeit drängt etwas, da müssen wir jetzt rausgehen. Vorgestern tagte die DDR-weite Vollversammlung der Kirche von unten in Berlin. Unter anderem verfasste die Vollversammlung eine Protestnote, in der vier Ereignisse der letzten Monate scharf verurteilt wurden. Als erstes die Relegierung und Schulstrafen von der Osjetski EOS. Weiter verurteilte die Kirche von unten in der Protestnote vier Zuführungen, die stattfanden nach dem montäglichen Friedensgebet vor einer Woche in Leipzig. Zum Dritten wendet sich die Kirche von unten gegen das seit Mai bestehende Innenstadtverbot für Punks in Dresden. Ungefähr 30 Punks mussten schon Ordnungsstrafen zwischen 200 und 500 Mark zahlen, auch mehrfach. Und das wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und wegen der Beleidigung der Menschenwürde, die wegen ihres unästhetischen Äußeren ausginge. Der vierte Fall, den die Kirche von unten scharf verurteilt, ist die Behandlung eines jungen Mannes in Weimar. Er wollte mit anderen gemeinsam einen Stand auf einem Soli-Bazar am 9. September in Weimar machen. Ein offener Brief sollte ausgelegt werden, Thema IWF und Weltbank, Verschuldung in der sogenannten Dritten Welt. Schon Superintendent Reda konnte mit dem offenen Brief nichts anfangen, denn, so Reda, IWF ist doch eine feine Sache. Trotz allem fand er die Idee akzeptabel. Nur die staatlichen Veranstalter lehnten die kirchliche Gruppe für den Soli-Bazar ab. Der Plan wurde von der Gruppe also verworfen. Allein die Stasi mochte wohl nicht daran glauben und fing in Wildwest-Manier am Tag des Soli-Bazars einen der Standleute ein. Nachdem er sich wehrte, wurde ihm von den Organen gedroht, wenn das nochmal passiert, dann spielen wir mit dir Schiele. Die DDR-weite Vollversammlung der Kirche von unten forderte vorgestern, dass sich solche Vorgänge in Zukunft nicht wiederholen. Eine Bestrafung der Verantwortlichen für diese Übergriffe wurde verlangt. Und zum Schluss noch ein paar Tipps und Termine streng geordnet nach Kirchengemeinden. Fangen wir doch mal an mit der Gethsemane-Gemeinde. Am 3. November heißt es Die Zukunft unserer Kirche. Hinter diesem Titel verbirgt sich die Fortsetzung des Gesprächs zwischen Kirchenleitung und Basis. Ab 19.30 Uhr in der Gethsemane-Gemeinde. Am Freitag, den 4.11., findet um 18 Uhr in der Gethsemane-Kirche ein Infoabend zu den Schulrausschmissen an der Karl-von-Ossietzky-Schule statt. Und wenn sich bis zum kommenden Sonntag nichts verändert hat, dann wird es auf der Friedensdekade der Kirchenveranstaltungen und Fürbitt-Gottesdienste geben, die sich mit der Leiterfahrung junger Menschen mit den Einrichtungen der Volksbildung befassen. Und die Termine der Umweltbibliothek. Am 10.11. wird um 19 und um 20.30 Uhr ein Video zur Hausbesetzerzeit 1980 in Kreuzberg gezeigt. Schade, dass Beton nicht brennt. Am 13.11. um 20 Uhr findet ein Infoabend zur Müllverbrennungsanlage Schöneiche statt, auch in der Umweltbibliothek. Am 17.11. gibt es wieder Videos zu sehen. Diesmal geht es um die Geschichte der Hafenstraße in Hamburg und um die Geschichte des Schanzenviertels, auch in Hamburg. Das sind also 2x30-Minuten Videos mit dem Titel Die Augen schließen und Schanze kommt, auch um 19 und um 20.30 Uhr. Am 20.11. hätten wir dann noch um 19 Uhr einen DIA-Vortrag anzubieten. Lebensraum Nordsee. Da soll es ja auch nicht mehr so gemütlich zugehen. Kommen wir zur Samariterkirche. Da finde ich am 11.11. um 20 Uhr einen Termin, und zwar Künstler in Aktion gegen Hunger in Afrika. Es gibt eine Lesung von Daniela Dahn und ein Konzert von Herbst in Peking. Der Erlös ist für Nähmaschinen für Mosambik gedacht. Die Gemeinde Friedrichsfelde. Am 14.11. um 20 Uhr. Info- und Diskussionsabend zur strukturellen Nichtangriffsfähigkeit. Und, oder, das wissen wir nicht so genau, ein Rumänienabend. Ja, das war's mal wieder mit Radio Glasnost. Die nächste Sendung ist am 28.11., wenn ich mich nicht irre. Redaktion und Aufnahmeleitung hatte Dieter Wulff. Michael Moon vor die Technik, und am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach. Ciao.